Moin Internet, ihr hört Folge 145 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum heute Christina Kutscher. Hallo Christina. Hallo. Wir haben mal wieder volles Programm. Also fast alle Punkte erfüllt. Nee, wie sagt man das? Fast alle, wir haben alle I's gedottet und alle T's gecrossed fast in unserem Vorbereitungsdokument. Ich glaube, das bedeutet was anderes. Das bedeutet alle Vorkehrungen abgeschlossen zu haben, sowas in die Richtung, ne? Alles bedacht zu haben. Oder? Irgendwas finalisiert zu haben. Weil es bezieht sich ja auf einen Vertrag, wo du die I's gedottet und die T's gecrossed hast. Okay. Wir haben uns vorbereitet und wir haben unser Vorbereitungsdokument fast komplett ausgefüllt. So, vielen Dank dafür und für die Berichtigung. Aber jetzt, wo quasi der falsche Einsatz von einem englischsprachigen Sprichwort aus dem Weg ist, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen in diesem Podcast. Deswegen, Christina, möchtest du uns mit deiner Korrektur-Energy direkt in das erste Spiel hineintragen? Ja, sehr gerne. Also, ich habe beide Spiele am gleichen Tag gespielt, am Wochenende, und ich habe lange überlegt, was so mein Einleitungssatz jeweils ist, wie ich sie beschreiben soll. Ich weiß es nicht. Also das erste Spiel, das ich vorstellen möchte, heißt Tristram. Und Menschen, die schon länger Videospiele kennen, werden erkannt haben, dass das der Name des Dorfes aus Diablo 1 ist, wobei es auch in 2 und ich glaube 3 und 4 auftaucht. Und in Diablo ist es ja so, ersten Teil, man kommt als Held oder Heldin dorthin und erfährt, dass die Kathedrale in der Nähe von Monstern überrannt wurde. Da ist eine Expedition schiefgegangen. Diablo wurde erweckt. Die Dämonen kommen dann auch manchmal ins Dorf. Alles ist schrecklich und man muss die eben alle töten und Diablo töten und dafür sorgen, dass da wieder Normalität einkehrt. Und in Tristram ist es so, die Dämonen haben wirklich gewütet im Dorf. Das ist so die Cutscene im Grunde, die man am Anfang sieht, das Intro. Und übrig bleibt der Weise. Also Cain heißt der, glaube ich, in Diablo. Hier hat er keinen Namen. Es ist einfach nur so ein älterer Herr, der durch dieses sehr überschaubare Dorf laufen kann. Und seine Aufgabe ist es jetzt, die Champions zu managen, die in dieses Dorf kommen, um die Kathedrale von Monstern zu befreien. Und das Ganze hat einen hyperniedlichen Pixel-Look. Und man startet dann damit, dass man links, wo so ein Weg rausführt aus dem Bildrand und damit aus dem Dorf, da bläst man ein Horn und dann kommen 3 Heldinnen und Helden. Und die kann man für jeweils 8 Gold einstellen. Und dann bewegen die sich automatisch durch das Dorf und kaufen entweder in der Schmiede Waffen und Rüstung oder bei so einem Zauberer zum Beispiel Ringe. Und jedes Mal, wenn die was ausgeben, zahlen sie Steuern und damit wird die Dorfkasse gefüllt und damit kann man dann weitere Champions anheuern. Man kann denen auch ein bisschen mehr Gold geben, dann haben sie direkt mehr in ihrem Inventar, geben natürlich mehr aus, und wenn du dann mit ihnen ins Dungeon startest, haben sie direkt eine bessere Ausrüstung. Ja, und ansonsten sieht man die da, es gibt noch so ein Gasthaus und eine kleine Brücke und eine heiße Quelle, später dann auch ein Friedhof. Und dann sieht man die da so ein bisschen hin und her gehen, dann unterhalten die sich manchmal. Und erst wenn man die Glocke läutet, dann sammeln sich alle vor der Kathedrale. Und du hast ein Menü, wo du sehen kannst, auf welchem Level deine Champions sind. Das ist ein bisschen wie Darkest Dungeon. Und du kannst sehen, auf welchem Level die sind, wie viel Gold sie haben und welche Ausrüstung sie haben. Und was ihre Klasse ist. Also es gibt eine Handvoll von Charakterklassen im Grunde, die Charaktere, die Champions, die sehen auch alle gleich aus. Es sind immer nur Palette-Swaps. Das heißt, ein Magier hat immer so eine Kapuze und dann seinen Stock. Dann gibt es immer eine Frau, die eine große Axt schwingt. Dann gibt es immer einen, der so einen Hut tief ins Gesicht gezogen hat, der mit einer Armbrust unterwegs ist und gleichzeitig so ein bisschen den Schaden abfangen soll. Dann gibt es eine Heilerin. Dann gibt es jemanden, der Feuermagic tätigen kann. Und die sammeln sich dann alle vor der Kathedrale und bilden automatisch Gruppen. 3 bis 5 Leute, je nachdem, wie viele man generell so im Dorf hat. Und es gibt immer ein paar, so gerade später, die sich einfach weigern, die dann wieder zurückgehen und im Dorf rumdümpeln. Und dann hat man als Weiser 3 Aktionspunkte. Du kannst einen Charakter anklicken und entweder auf Kick oder Swap drücken. Bei Kick fliegt er komplett raus und dümpelt dann auch im Dorf rum. Und bei Swap geht er in eine der anderen Gruppen. Und das kann man insgesamt 3-mal machen, immer mit dem gleichen Charakter oder mit 3 unterschiedlichen, ist vollkommen egal. Und dann hast du halt die Gruppen. Im Idealfall sind die natürlich ausgewogen zusammengestellt, denn danach geht es ins Dungeon und je nach, du kannst bis zu 3 Gruppen haben. Und dann gibt es einen neuen Bildschirm, der in 3 Bereiche aufgeteilt ist, die so horizontal getrennt sind. Und man startet in so einem Wald. Die ersten Gegner sind so kleine Giftpilze. Und die Helden kämpfen dann automatisch. Und je nachdem, wie viel Rüstung sie einkaufen konnten, wie hoch ihr Level ist, ob sie in der richtigen Gruppe sind, sind sie halt entweder erfolgreich oder erfolglos. Und sie starten am linken Bildrand und bewegen sich dann so vor. Also es gibt, glaube ich, 3, 4 oder 5 Wellen. Ne, dann bleiben sie immer so stehen und der Rest des Bildschirms auf der rechten Seite ist noch schwarz. Und wenn sie diese eine Welle besiegt haben, bekommen sie Gold und können weiterziehen. Und ganz am rechten Rand ist dann immer ein Boss für jedes Level. Wenn man den besiegt, kriegt man richtig viel Geld und hat die nächste Ebene freigeschaltet. Insgesamt gibt es 3 Ebenen. Und wenn man aber erfolglos ist als Champion, der Worst Case ist, sie sterben. Das ist genauso tragisch wie bei Darkest Dungeon. Mir ist ein Charakter, eine Kriegerin, gestorben. Die war meine beste Kriegerin. Die hat jede Truppe durchgezogen. Aha. Die hatte dann aber zu viel Stolz, um zu fliehen. Das ist die andere Möglichkeit, dass sie sagen, alles klar, okay, ciao, ich bin raus. GG, next time irgendwie, heute nicht mehr. Und dann leveln sie trotzdem, haben ja trotzdem Geld eingesammelt und können dann eben bessere Ausrüstung kaufen. Wenn sie tot sind, sind sie tot. Und du musst neue anheuern, die aber wieder auf dem schlechtesten Level starten, leider. Mhm, klar. Und man selbst kann das Dorf so ein bisschen verbessern. Du kannst 2-mal jeweils die Schmiede und den Zauberer aufrüsten, dass sie quasi bessere Items verkaufen können. Dass deine, du kannst die Champions also nur indirekt aufleveln. Mhm. Und das hat mich nicht mal eine Stunde gekostet, bis ich den letzten Boss, den auf Ebene 3, durch hatte. Also ein relativ kurzes Spiel von, das habe ich ja gar nicht gesagt, Bippin Bits. Die haben zum Beispiel Domekeeper gemacht, wobei das ein Ludum Dare Game Jam Spiel ist. Und auf der HIO-Seite sieht man, dass nur sehr viel mehr Leute daran mitgearbeitet haben, die teilweise auch ihre eigenen Game-Projekte noch am Laufen haben nebenbei. Mhm. Aber das hier, das ist wirklich richtig schön und richtig süß. Und die Musik, die in Tristram spielt, die hat ja einen wahnsinnig hohen Wiedererkennungswert. Mhm. Und der Soundtrack von diesem Spiel hier, der ist so ein bisschen daran angelehnt. Also sobald man den hört, weiß man sofort, auf was der hinaus will und was er referenziert. Der Soundtrack generell wahnsinnig gut. Also ich war richtig drin. Ich war richtig gehypt während der Kämpfe, obwohl ich überhaupt nichts machen konnte. Mhm. Man kann Gott sei Dank vorspulen, auf 2 unterschiedlichen Geschwindigkeitsgraden. Mhm. Ja. Und wenn halt ein Charakter stirbt, siehst du manchmal, wie andere Champions, die mit dem in der Gruppe gekämpft haben, auf den Friedhof gehen. Da gibt es dann einen neuen Grabstein, wo du sehen kannst, wie der hieß, der gestorben ist. Oder die, die gestorben ist. Und manchmal sagen die Champions dann so Sachen wie, It will never be the same without you. Oh. Und richtig dramatisch wird es, wenn sie dann das nächste Mal in die Kathedrale gehen und dann sowas sagen wie, ich werde dich rächen, ich werde nicht aufgeben, ich werde bis zum bitteren Tod kämpfen. Und dann halt nicht fliehen, sondern kämpfen, bis der Boss tot ist oder sie selbst. Also da sind so viele Kleinigkeiten irgendwie, die das Spiel so besonders machen. Obwohl du ja wirklich gar nicht viel machen kannst. Also auch dieser ganze Management-Aspekt, den du da drin hast, hält sich ja in Grenzen. Ja. Und ich hätte das gerne so als, ich meine, es ist ja ein vollwertiges, komplettes Spiel, aber ich hätte es gerne als vollwertiges, komplettes Spiel. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, ja. Also es einfach war umfangreicher mir nicht genug. Und ja. Ja. Mhm. Verstehe ich. Aber es ist auf jeden Fall, also es ist ja quasi dann so ein bisschen Idle Darkest Dungeon. So ein bisschen. Also ich dachte, das ist SimCity im Diablo-Universum. Ein bisschen Darkest Dungeon-Vibes. Aber alles auf Prototypen-Basis. Ja. Okay. Ja, spannend, dass dann wirklich einfach in so einem Jam-Kontext, die ja oft auch, naja, nicht gerade, wie sagt man, die nicht gerade positiv besetzt sind, was so die Arbeitsauslastung angeht und so, ne, weil du ja immer eine, oder bei den meisten Jams ja eine zeitliche Begrenzung hast, in der das Spiel dann fertig werden muss. Ja. Deswegen nicht die beste Arbeitsatmosphäre fördern, aber trotzdem dann noch irgendwie solche Sachen dabei rauskommen in 72 Stunden. Ja. Das ist schon krass. So. Da merkt also, man, finde ich, einfach die Erfahrung der EntwicklerInnen. Mh. Also, und auch weil es halt ein relativ großes Team ist, ne? Hier 8 Leute haben daran mitgearbeitet. Mhm. Da kannst du schon viel reißen, auch wenn man vibet, was ich jetzt nicht beurteilen kann, aber so basierend auf dem, was ich mit dem Spiel gesehen habe, würde ich schon sagen, dass das ein ganz gutes Teamwork war. Ja. Sonst würde es nicht so gut zusammenpassen, alles und nicht so stimmig sein und so schön. Mhm. Ach, spannend, die haben auch Caravan gemacht oder Caravan. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorgestellt hatte im Podcast, aber ich auf jeden Fall auch viel gespielt. Warte mal, muss ich mal kurz recherchieren. Moment. Extrem gutes Podcasting, wie immer. Mhm. Nee, habe ich nicht vorgestellt, aber habe ich auf jeden Fall gespielt. Du musst dann quasi so eine Karawane durch eine, ja, im All schwebende Insel leiten, so Hexagon für Hexagon, nee, Oktagon für Oktagon. Oh nee, warte, 1, 2, 3, 4. Hexagon. Hexagon? Hexagon für Hexagon. Und genau, muss halt da dafür sorgen, dass die Karawane nicht verhungert, dass es genug Ressourcen gibt und so und dann halt zum Ende der Karte kommen. So, und ja, das war auf jeden Fall auch ein gutes Spiel. Also die sind ja anscheinend auch eh sehr aktiv, was so Game Jams angeht. Meine Güte, heute habe ich es aber auch. Genau, deswegen spannend. Auf jeden Fall auch, ich sehe gerade, die haben auch ein Spiel gemacht, wie man eine Management eines italienischen Restaurants. Aha, eine italienische Trattoria. Spannend. Ja, und vor allem auch ganz, ganz wichtig, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber ein deutsches Team tatsächlich. Pippin ja, Bits. Ja. Genau. Habe ich, glaube ich, gesagt. Wobei, Pippin Bits ist halt der itch.io-Account und wenn ich das richtig gesehen habe, haben jetzt an diesem Game Jam-Spiel auch Leute mitgearbeitet, die nicht Teil dieses Studios sind, sondern ihre eigenen Projekte haben. Ja. Wie das halt so ist. Bei so einem wie Game Jam. Es halt so ist, ja. Ja. Aber ich finde, wir hatten das ja jetzt am Wochenende im Discord, wo jemand gefragt hat, was so ein gutes Wochenendspiel ist. Das ist, finde ich, ein ganz hervorragendes Wochenendspiel. Das spielt man für so maximal eine Stunde und danach ist es so ein bisschen, weiß ich nicht, als würde man aus einem Traum erwachen. So ein bisschen. Ja, fast wie so eine heiße Quelle. Okay. Nur halt für den Kopf und mit immer noch auf einen Monitor gucken. Also vielleicht nicht der beste Vergleich, aber es war also einfach für den eine Geist. Sehr gute Erfahrung. Ja. Quasi. Okay. Ja, erfrischend und beruhigend irgendwie. Okay. Also ich war da wirklich sehr tief drin. Ich konnte abschalten. Okay, verstehe. Ja. Ja, mein erstes Spiel, bei dem ist Abschalten eher nicht angesagt, weil da muss nämlich sein Gehirn ganz schön anstrengen teilweise oder naja, so mittelanstrengen. Und es ist auch ein deutsches Spiel, nämlich Duck Detective The Secret Salami. Und zwar ist es ein Spiel von Happy Broccoli Games. Die haben Kraken Academy gemacht. Also das ist ein Berliner Indie-Studio. Hattest du das nicht vorgestellt, Kraken Academy? Kann das sein? Ja. Ja. Aber vor Ewigkeiten schon. Ja. Und das ist jetzt quasi das zweite Spiel von Happy Broccoli. Und ich hatte tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, dass das von den Kraken Academy Leuten ist, bis halt irgendwie der Splash-Screen kam am Anfang des Spiels. So nach dem Motto, ah, okay, Happy Broccoli, da klingelt was. Genau, und das ist, wie gesagt, das zweite Spiel jetzt von denen. Und springt so ein bisschen auf den Tierdetektiv-Trend auf. Weil zum Beispiel, es gab ja. Ja, es gab ja Frog Detective zum Beispiel, drei Teile, wo man einen Frosch als Detektiv gespielt hat. Dann ja, hattest und du was ja mal. Noch? Na, Chicken Police hattest du mal vorgestellt. Naja, ich hatte mal Tales Noir vorgestellt. Doch, doch, da gibt's schon einiges. Schon einige Spiele, die tierische ProtagonistInnen quasi haben. Also, na gut, Trends sind natürlich ein bisschen, ne, aber es gibt auf jeden Fall schon einige Spiele, in denen man Tiere spielt, die Rätsel und Fälle lösen müssen, sozusagen. Das kann hier, man wie sagen. Hieß das mit der Zeit, The Sexy Brew Tale oder so? Spielt man da nicht auch ein Tier oder nur jemanden mit Maske? Mit Maske. Das ist quasi so ein Maskenball-Ding, genau. Ich glaube, das sind hätte ich da jetzt irgendwie so vom Gefühl mit reingeordnet, ehrlich gesagt. Ja. Aber dann gibt es auch noch, wie heißt es? Da spielt man einen Giraffendetektiv mit einem Nilpferd Dr. Watson quasi. Wie heißt es denn? Da klingelt gar nichts. Ja. Ich mache mir nochmal schlau, wie das heißt und genau. Vielleicht, liefer vielleicht das mal nach. Ich liefer das mal nach oder ich gehe mal kurz in mich, vielleicht fällt es mir während dem drüber reden auch noch ein. Aber ja, erstmal zu Duck Detective. Und zwar, man spielt Eugene McQuacklin, eine Ente, die ein Toastbrot-Problem hat. Also ein bisschen wie der Hardboiled-Detective, der irgendwie an der Whiskyflasche hängt McQuacklin am Toastbrot, mehr oder weniger. Ist ein Ex-Cop, hat gerade eine Scheidung hinter sich, also ideale Voraussetzung oder ideales Stage-Setting für so ein, Noir-Detektiv-Ding. Und in dem Fall ist natürlich alles ein bisschen, die Stakes sind ein bisschen niedriger, sind ein bisschen humoriger, weil in seinem neuesten Fall, den er auch dringend braucht, weil er hat natürlich nur noch Kleingeld, er hat quasi keine Möglichkeit mehr, die Miete zu zahlen und überhaupt einen Bus zu nehmen zu seinem Fall, da reicht es quasi gerade mal für die Hinfahrt. Und zwar geht es bei seinem neuen Fall um ein gestohlenes Mittagessen bei dem Busunternehmen Bearbus. Und die ersten Probleme tun sich direkt auf, als er ankommt bei Bearbus, weil er kommt nicht ins Büro rein. Er wird quasi nicht reingelassen an der Rezeption. So. Und da zeigt der Spieler schon direkt, wie oder welche Art von Mechaniken es sozusagen in den Vordergrund stellt. Und zwar geht es um Deductions, also D-U-C-K. Ja, das ist extra so gewählt. Und zwar muss man alles Mögliche abklicken und dadurch eben Hinweise finden. Diese Hinweise sind Wörter, die eben hervorgehoben sind, gefettet und anders eingefärbt. Und die kommen dann quasi in dein Notizbuch mit rein, mehr oder weniger. Du kannst dann noch Personen untersuchen und dann mit einer Lupe über deren physische Eigenschaften fahren. Zum Beispiel die Rezeptionistin, da kann man über die Augen dann fahren. Da sieht man dann eben, dass sie irgendwie geweint hat. Das heißt, sie ist dann irgendwie traurig. Und man kann irgendwie aufs Namensschild fahren. Und was sie in der Hand hat zum Beispiel. Und genau, was da ganz charmant ist, finde ich, dass es quasi in dem Moment von so einem relativ flachen Zeichenstil zu so einem hochdetaillierten Zeichenstil wechselt, wenn du quasi unter Lupe guckst, weil ergibt ja auch Sinn, ne? Also wenn man keine Lupe hat, alles ein bisschen schwammig und mit Lupe alles sehr genau. Und besonders, witzig fand ich es, als man dann quasi sich selbst im Spiegel angeguckt hat und dann mehr oder weniger erst gesehen hat, wie abgerockt McQuacklin wirklich ist, dass er wirklich am Ende ist, mehr oder weniger, und diesen Fall wirklich sehr dringend lösen muss, um wieder irgendwie Aufwind zu bekommen. Und dann kann man natürlich noch die Person, die man trifft, zu Beweisen befragen oder generell mit den Leuten sich unterhalten. Und dann muss man eben diese Deductions eben ausfüllen. Also man muss erstmal in seinem Notizbuch die Personen quasi mit einem Vor- und Nachnamen zuordnen. Und dann muss man eben Vorgänge, ja, also so Lückentexte ausfüllen zu bestimmten Vorgängen. Zum Beispiel, X hat Y mit Z gemacht, weil Z vorhatte A zu Y, so ungefähr. Ne? Also einfach so ein Tathergang, so einen Vorgang zu rekonstruieren. Und das war halt für mich einfach 1:1 wie The Case of the Golden Idol. Mhm. Weil da geht es ja auch darum, man klickt alle möglichen Sachen ab, man bekommt irgendwie so gehighlightete Wörter, die man dann irgendwie in seinen Notizblock oder auf seinem Nachdenkscreen quasi hat. Und da muss man ja auch diese Vorgänge rekonstruieren, was natürlich nicht, also was Duck Detective nicht hat, sind quasi diese Mini-Rätsel, die bei Golden Idol ja auch noch auf diesem Denkscreen teilweise sind, wo der irgendwie so tatsächliche ja, Rätsel lösen muss, sondern es sind wirklich nur diese Vorgänge rekonstruieren und eben ja die richtigen Namen rausfinden sozusagen. Und genau, das ist dann zum Beispiel diese erste Deduction, die man eben ja durchführen muss, ist dann, warum man, also um eben reinzukommen ins Büro, muss man eben rausfinden, okay, die Rezeptionistin heißt Sophie, sie ist traurig, weil ihr Geburtstag vergessen wurde. Und wenn man das quasi dann herausgefunden hat, dann wird quasi freigeschaltet, dass man ihr zum Geburtstag gratuliert und dann ja, wird man quasi reingelassen ins Büro. So. Also das Mini-Spoiler vielleicht jetzt für das erste Rätsel, aber. Genau, also so nach dem Prinzip funktioniert das Spiel eben und es ist tatsächlich ja relativ, also es ist wenig komplex tatsächlich. Es ist so ein bisschen, ja, so eine in Anführungsstrichen filthy casual Variante von Golden Idol. Es gab ein Rätsel, wo ich so ein bisschen gestruggelt habe tatsächlich, da musste man einen Safecode rausfinden. Das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, wie man auf den kommt, aber der Rest hat eigentlich so eine ganz angenehme Schwierigkeit. Es gibt auch einen Easy Mode, es gibt auch eine Hint-Funktion, also es ist wirklich sehr. Kann man auch, wenn man nicht gut im Rätseln ist, sag ich mal, oder im Zusammenhänge herstellen, kann man das eben auch relativ gut lösen. Und ich finde, es ist halt eine sehr gelungene Parodie auf das ganze Noir-Genre, inklusive halt auch McQuacklin, der dann eben, wenn er jedes Mal, wenn er einen Raum betritt, quasi erzählt, was er sieht. So, dieses Büro riecht nach abgestandenem Kaffee und schmutzigem Teppich. War klar, dass sich hier der Täter verbergen würde, so ungefähr. Und genau, es ist halt auch deswegen so ein bisschen ja, humorig irgendwie, weil es halt deutlich bunter ist irgendwie und die Stakes halt, wie gesagt, super low sind. Also es geht um einen vergessenen Geburtstag, es geht um irgendwie ein ausgetauschtes Geburtstagsgeschenk, weil es dann noch eine Überraschungsparty gibt und das gestohlene Essen und also die höchsten Stakes sind, dass eben Salamis geschmuggelt werden in diesem Unternehmen und irgendwie rausfinden muss, wie der Name schon sagt, das Secret Salami, wer dahinter steckt, so ungefähr. Und genau, was halt ich auch besonders gut fand, ist, dass es halt sehr kompakt ist. Also du brauchst halt maximal 2 Stunden dafür. Es ist halt genau richtig, um die Charaktere so tiefgehend wie nötig zu zeichnen. Also die geben wirklich nicht mehr her, die Charaktere, als wie sie jetzt eben so vorgestellt werden und eingebunden werden in diese Geschichten. Es gibt da 3 bis 4 kleinere Geschichten, auch so zu den interpersonalen zu den Beziehungen einfach, die Charaktere zueinander haben und die Auflösung ist auch ja, wow. Einfach die Beziehung zwischen den Charakteren. Da habe ich versucht, klüger zu klingen, als ich eigentlich bin. So. Genau, und die Auflösung ist auch sehr logisch von diesem Fall am Ende. Genau, also es ist sehr schön, kompakt, in sich geschlossen. Ich finde es auch visuell ganz cool, weil es halt so ein bisschen, also es ist halt eine Kombination aus so einem digitalen Comic-Stil, also es wird so ein bisschen als Inspiration so Agretsuko, was ja so ein Anime quasi ist, auch mit anthropomorphen Tieren, wird eben angeführt als Inspiration. Ich fand, dass die Charaktere zum Beispiel ein bisschen wie bei Paper Mario aussehen, also das wären sie einfach so ausgeschnitten. Ja, ja. So. Und genau, wirklich gut vertont auch, also wirklich gute SprecherInnen. Und ja, also es ist eigentlich das ideale Setup, dieses Spiel für weitere Fälle, vielleicht per DLC oder so, weil das genau die richtige Dosis ist, eben auch so ein schönes Wochenendspiel. Da spielt man irgendwie 2 Stunden, hat irgendwie seinen Abschluss, hat irgendwie eine schöne kleine Geschichte, hat irgendwie sympathische Charaktere und ja, ist nicht zu anstrengend, obwohl man ein bisschen nachdenken muss schon manchmal, aber ist nicht zu komplex und nicht zu übertrieben, deswegen eigentlich, ja, genau richtig. So, und ja, wer eh schon gerne Zieldetektivspiele spielt, der ist hier auf jeden Fall auch gut aufgehoben, aber auch alle anderen Leute, die gerne ein bisschen rätseln. Und ich fand es vor allem erstaunlich, dass es wird ja immer so ein bisschen versucht, die deutsche Spielebranche als wichtiger zu machen, als sie eigentlich ist. So, also gerade im Sinne von, es müssen halt jetzt irgendwie hier AAA-Spiele entstehen und so. Aber es kann halt auch ein Spiel, es können auch Spiele oder es sollten mehr Spiele sein, wie zum Beispiel Duck Detective, das hat auch irgendwie von fast von 1500 Leuten bei Steam rezensiert wurde und anscheinend gut, mega gut ankommt bei der Presse und bei Fans und aber eben gar keine Ambitionen hat, irgendwie so eine riesige Production-Welle zu haben, sondern einfach eine gute Idee mit einer charmanten Story, technisch gut umgesetzt, mehr braucht es halt auch gar nicht so, ne? Und ja. Ja, einfach mal kleine Brötchen backen. Genau, wenn man nur an Rezensionen misst, dann ist auf jeden Fall Duck Detective auf einen Erfolg. So, und ich glaube, das Team ist auch zufrieden und deswegen hoffen wir mal, dass es vielleicht noch mehr Fälle gibt. So. Ja, freuen wir uns. Ja. Ich finde, was du gerade zur Spielebranche sagtest, das ist so ein bisschen wie, wenn man Influencer sein will und so auf Krampf viral gehen will, anstatt einfach konsistent zu sein, konsistent ein gutes Niveau zu halten. So, weißt du, was ich meine? Das ist so, es braucht immer diesen einen Hit und dann kann man daran irgendwie Erfolg messen. Das ist ja nicht korrekt. Aber gut. Und nicht nachhaltig vor allem. Exakt. Ja. Deswegen, well, ja? Ich habe gerade von meiner. Ach, das Giraffenspiel. Genau. Von meiner im Nebenraum befindlichen Partnerin habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Es ist Lord Winklebottom Investigates. Das hat sie mich gespielt. So viel dazu. Hier Gemeinschaftsproduktion einfach, dieser Podcast. Ja. Beobachten wir mal, ob das mit den Tierdetektiven vielleicht nicht doch noch zum Trend wird. Ja, wer weiß. Und wenn doch, you heard it here first. Wie immer. Das passt ja auch wieder, was du gerade sagtest, zu dem kleinen Scope dieses Spiels, zu dem, was wir in der, ich glaube, vorletzten Folge oder so, über andere Detektivspiele gesagt haben. Da haben wir jetzt schon mehrfach, glaube ich, drüber gesprochen, was ein gutes Detektivspiel ausmacht oder eher, was andere zu weniger guten Detektivspielen macht. Und ich glaube, hier ist Schlüssel zum Erfolg gewesen, nicht super clever sein zu wollen, sondern einfach mal ganz entspannt solide Rätsel. Ja. Und dann wird es halt schlüssig im Endprodukt und nicht so wahnsinnig clever um die Ecke gedacht sein zu wollen, sodass man dann dass niemand darauf kommt und dass es dann alles so unzusammenhängend, zusammenhangslos wird. Ja. Ja, total. Einfach gutes Spiel offensichtlich. Ja, offensichtlich. Und sogar unter 10 Euro zu haben. Also da kann man auch dann auch da aus diesem Gesichtspunkt aus gar nicht meckern. Du, dieser ganze Podcast ist ja voller günstiger und extrem kurzer Spiele. Das stimmt. Also meistens zumindest. Nee, ich meine jetzt heute diese, ach so, diese, exakt diese Ausgabe. Weil Tristram kostet nichts. Und ich mache jetzt eine Überleitung, wenn das für dich okay ist. Ja, sehr gerne. Mein nächstes Spiel kostet sage und schreibe 1,99, dauert aber auch nur so 20, 30 Minuten. Also eher ein Afterwork-Spiel, würde ich behaupten. Es handelt sich um My Adaptation into Human. Also ich sehe gerade, ich habe in unserem Dokument die Klammern falsch gesetzt. Egal, also das ist ein Spiel von Spookle McBoogle in einem Wort. Diese Person hat schon sehr, sehr viele so kleine Horror-Adventures veröffentlicht, also seit Jahren auch einfach. Dieses hier hat aus irgendeinem Grund nur ausgeglichene Reviews, 27 Stück insgesamt. Es ist ein Body Snatcher Point-and-Click-Adventure. Visual Novel Mix, würde ich sagen. Also Body Snatching, man spielt ein Alien im Grunde, das selbst nicht ganz weiß, was es ist. Und dieses Alien kommt auf die Erde und muss dann, um weiter zu existieren und leben zu können, Besitz von einem Menschen ergreifen, also quasi den Körper kidnappen, für sich beanspruchen. Und am Anfang kann man zwischen drei Männern auswählen. Die haben unterschiedlich viel HP und Attack Power. Das ist nur marginal relevant. Und Ich habe den zweiten genommen, der so mittelmäßig war, weniger HP als der andere, aber mehr Attacke dafür. Und ja, dann startet man in seinem Apartment und man hat dann auf der linken Seite quasi ein Foto, das krass bearbeitet wurde, dass es alles sehr lila-pink aussieht, mit so Unschärfe, Pixel-Effekten dazwischen. Also wirklich das, was ich 10. Klasse Fotokurs in der Schule gemacht hätte als Kunstprojekt. So in die Richtung geht es. So ein bisschen pubertäres Azifazi und ich meine das mit sehr viel Liebe. Und auf diesen Bildern hat man dann so kleine Pfeile, womit du dich quasi zum nächsten Bild bewegen kannst. Du kannst dann in die Küche gehen und siehst dann da verrottetes Essen. Und dann gehst du halt raus und mein Charakter hat dann Anxiety gefühlt und auf der rechten Seite hatte ich dann immer den Text, der ist dann wahlweise auch mal unten zwischen den Fotos. Und dann hat dieses Alien gesagt, ich spüre mein Herz rasen, was ist das? Also es hat es überhaupt nicht verstanden, was Anxiety ist, was dieser Körper da fühlt. Und dieses Alien versucht halt zu verstehen, was in dieser Welt los ist, hat aber Hunger. Und die einzige Quest erstmal ist es, was zu essen zu finden. Und ich bin dann auf so einen Typen gestoßen, der so einen, keine Ahnung, Schal über die Nase gezogen hatte. Es war klar, der will mich ausrauben. Der hat nur nach einem Feuerzeug gefragt, aber der wollte nichts Gutes. Und dann kämpft man. Und kämpfen tut man, indem man auf blinkende Punkte klickt. Also man hat dann rechts statisches Bild von diesem Typen, oben dann so Lebensanzeige, aber darauf kann man überhaupt nicht achten, weil wirklich ein Tick zu schnell blinken dann so Punkte an unterschiedlichen Stellen auf dem Körper. Wenn sie rot blinken, kann man da angreifen, solange sie man denn rechtzeitig trifft. Und wenn da was Blaues blinkt, kann man eine Attacke parieren oder abwehren. Das heißt, man selber hat ja auch Leben. Ja, dann kämpft man gegen den. Und als er tot war, habe ich ihn gegessen. So, da ist diese Hungeranzeige schon mal ein bisschen gestiegen. Und dann bin ich weitergegangen. Und da war dann ein Hund. Der hat mich angegriffen. Da habe ich den getötet und auch den gegessen. Und dann ging das irgendwie so weiter. Und dann bin ich irgendwann der Gägen begegnet, in der Typ vom Anfang war, den ich getötet habe. Und die meinten dann, hey, das ist der, der ihn gegessen hat. Dann habe ich auch die fertig gemacht und gegessen. Und dann ging das irgendwie so weiter. Und dann gab es auf einmal eine Speed-Dating-Sequenz, wo du mit Frauen sprichst. Und das, was du an Dialogoptionen auswählst, ist vollkommen irrelevant, weil es alles auch einfach absolut keinen Sinn ergibt irgendwie. Und man kann tatsächlich mehrere Wege gehen durch diese Welt. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe mir die nur so ein bisschen angeguckt im Nachhinein. Aber du hast so ein bisschen Entscheidungsfreiheit. Ja, und am Ende, ich spoilere das jetzt kurz, Ende wächst man so weit, dass dieser Mann, dessen Körper man bewohnt, so Fleischwucherungen kriegt und die werden so groß, dass sie ganze Stadtteile zerstören. Und dann wechselt das Spiel auf eine Weltkarte und du musst aus den Ländern Angriffe abwehren. Und das wird dann immer wieder unterbrochen von so Nachrichteneinblendungen wie, keine Ahnung, die Vereinten Nationen haben das jetzt als Weltkatastrophe eingestuft. Alle Panzer machen +2 Attacke oder sowas. Das ist wirklich abstrus. Und du bist dann die ganze Zeit damit beschäftigt, die schnell genug wegzuklicken. Und dann ist das Spiel vorbei. Und das war's dann. Klingt wirklich sehr absurd. Es gibt auch keine Auflösung quasi. Nee, ist dann einfach vorbei. Also, also es gibt, glaube ich, so eine halbe Auflösung. Da ist dann eine Textkarte und da steht dann, ja, die Welt hat draus gelernt und arbeitet ab jetzt zusammen. Das ist das, was bei mir rausgekommen ist. Sie wollen nicht nochmal, dass so ein Bodysnatcher-Alien mit seinen Fleischwucherungen Städte zerstört. Ja, gut. Also das war mein zweites Spiel. My Adaptation into Human fand ich irgendwie interessant. Ja. So weird. Und die ausgeglichenen Rezensionen, die meisten davon, von den negativen, sind auf Chinesisch. Die habe ich dann mal übersetzt. Aha. Und lustigerweise, sowohl die positiven als auch die negativen sagen exakt dasselbe. Nämlich, dass es eigentlich ein lustiges, gut gemachtes, weirdes Spiel ist. Nur, dass es zu kurz ist und dass die Entscheidungen, die du triffst, wenig Konsequenzen haben oder wenig Einfluss auf das Ende. Darin sind sich sehr viele Rezensionen einig. Okay. Fand ich spannend. Aber würde ich, glaube ich, empfehlen für 1,99. Du, da kannst du nichts sagen für 1,99. Nee, hast du denn auch mal die anderen Spiele angeguckt von Spookle MacBoogle? Angeguckt, ja. Gespielt, nein. Es gibt so ein paar, da hätte ich schon Interesse dran, aber ich glaube, ich werde keines nachholen. Ja. Jetzt kommt bald in mit fetten Fragezeichen der Nachfolger von I Live Under Your House und der heißt I Still Live Under Your House. Und dieses Spiel ist in Steam hier schon angekündigt. Auch Point and Click, auch Visual Novel, auch Horror als Tags und dazu aber Rollenspiel. Und das hat auch diese, arbeitet halt mit Bildschirmen auf dem Bildschirm und dann so Texteinblendungen. Und I Still Live Under Your House ist nicht pink, sondern grün und so, naja, Fotorealismus literally, weil es, glaube ich, einfach Fotos sind. Gemischt mit, ich weiß nicht was, Pixelgrafik. Ich weiß es nicht. Das werde ich mir angucken und dann bestimmt hier vorstellen. Okay. Ja, spannend. Also gerade, wenn man auch dann sozusagen ja die andere Seite einnimmt. Ne? Also in den meisten Horrorspielen ist man natürlich dann irgendwie der oder die Protagonistin, die dem Monster entkommen muss. Und hier ist man dann quasi in allen den Spielen das Monster. Ähnlich wie auch in, ich hab's heute mit Spieletiteln. Wie ist das Spiel, wo du diesen Fleischklops steuerst, der immer größer wird? Was? Dieses Pixel 2D Sidescrolling-Spiel, wo du durch so ein Labor manövrieren musst, irgendwie durch die Schächte schleimen musst und so. Wie hieß es denn noch? Meine Güte. Pixel? Ja. Ach, shit, ich hab's vor Augen. Ja, keine Ahnung, wie es hieß. Ja, das Spiel auf jeden Fall. Ja. Also ihr merkt heute, echter Qualitätspodcast. vielleicht fällt mir auch das wieder ein. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Boah, das habe ich letztens erst in irgendeinem YouTube-Video gesehen. Ich glaube, da ging es tatsächlich auch um so spannende Perspektiven auf Horrorspiele. Du, komme ich gar nicht drauf. Du, mach nichts. Auch das liefern wir nach. Es ist, wie es ist. Ja. Genau, dann es sind ja quasi jetzt schon hervorragende Vorzeichen für mein zweites Spiel, dass ich es auch komplett zerhauen werde, trotz meiner extensiven Notizen. Wobei, ich habe es bisher noch gar nicht so lange gespielt, deswegen sind die Notizen auch gar nicht so ausufernd. Aber sehr spannend, das Spiel 1000 Times Resist. Und das ist ein Spiel von Sunset Visitor. Das ist ein Team, ein kleines Indie-Team, das in Kanada sitzt. Und zumindest der Creative Director dahinter ist mehr oder weniger, entstammt mehr oder weniger der Hongkong-Diaspora, sage ich jetzt mal. Und das ist auch so ein zentrales Thema des Spiels selbst, das ist aber noch gleich mehr. Genau, es ist so eine Mischung aus Third- und First-Person-Walking-Simulator / Adventure. Also du kannst Dialoge führen mit Multiple-Choice-Antworten, aber es ist einfach viel nur rumlaufen und Dinge anklicken und zuhören, so ungefähr. Und es spielt in einer nicht näher genannten Zukunft. Die Menschheit ist komplett ausgestorben, bis auf eine Person. Iris Kwon oder wie sie auch genannt wird im Spiel, die Allmother. Diese Iris Kwon ist im Jahr 2047 Schülerin, als ja so riesige, rote, riesige Humanoide ohne Kopf auf der Erde landen, so Aliens namens The Occupants, die einen Virus verbreiten und nur Iris ist immun dagegen. So, das heißt, nach und nach sterben quasi alle Menschen außer Iris. Und in dieser nicht näher benannten Zukunft führt Iris quasi immer noch einen Krieg gegen diese Occupants, weil den Virus gibt es immer noch. Und sie ist aber nicht ganz alleine, sondern sie hat sich quasi, wie auch immer, also ich weiß noch nicht, wie das passiert ist, werde ich vielleicht noch herausfinden, wenn ich das Spiel beende. Sie klont sich immer wieder in verschiedenen Rollen. Das heißt, ihre Klone haben dann zum Beispiel die Rolle des Watcher inne, des Principal, dann Bang Bang Fire, was so ein bisschen die Sicherheitsbeauftragte ist, Fixer, Healer und Noah, das sind die Rollen, die diese Schwestern eben haben, die halt verschiedene Persönlichkeitsaspekte von Iris abbilden und eben auch verschiedene Aufgaben haben, wie gesagt. Und die müssen alle noch Masken tragen, selbst in ihrem, ja, in ihrem sicheren Untergrundbunker namens The Orchard, wo halt auch diese Pflanzen wachsen. Und das ist halt quasi wie so eine Basis mehr oder weniger, die du auch erkunden kannst zwischendurch, immer aus Third-Person-Sicht. Und ja, aber es ist quasi immer noch, der Virus ist immer noch akut. Und diese Klone würden tendenziell eben auch daran sterben, wenn sie nicht ihre Masken tragen würden, die ganze Zeit. Und wenn eine jeweilige Schwester ihre Aufgabe erfüllt hat, dann wird sie in den Zug zur Allmother gesetzt und eine neue Sister wird mehr oder weniger erschaffen, geklont. So. Und das Besondere ist, du spielst quasi Watcher. Und Watcher hat die Fähigkeit, in sogenannte Communion mit den anderen Schwestern zu treten. Das heißt, in dem Fall, dass sie über den Zugang durch ihre Schwestern die Erinnerungen von Iris erkundet. Und bei der ersten Communion, die sie quasi durchführt, zusammen mit Fixer, wird ihr von Fixer quasi eröffnet, dass sie einer Lüge aufsitzt. Einer Lüge seit über 1000 Jahren, dass die Allmother eigentlich gar nicht so gutherzig ist und wohlwollend, wie es immer dargestellt wird, dass sie quasi nicht so dieser unantastbare, göttliche Figur ist, sondern dass sie vielleicht sogar mit den Occupants zusammenarbeitet. Und weil natürlich Fixer zu diesem Zeitpunkt, beziehungsweise Watcher zu diesem Zeitpunkt noch sehr obrigkeitshörig ist und loyal ist der Allmother gegenüber, meldet sie, dass Fixer eben diese Theorien verbreitet und danach wird Fixer mehr oder weniger eingeäschert. Aber trotzdem tauchen dann bei Watcher Zweifel auf, ob das die richtige Entscheidung war. Und man muss sie dann in 5 Kapiteln durch alle Schwestern durchcommunionen sozusagen und diese Erinnerungen eben von Iris durchleben. Und genau, die Kernmechanik in diesen Erinnerungen, wo du eben auch deinen Charakter entweder in First-Person-Sicht oder in Third-Person-Sicht steuerst, durch verschiedene Locations, zum Beispiel die Wohnung von Iris und ihren Eltern oder die Schule, so kurz vor dem Ausbruch dieser Virus-Epidemie, mehr oder weniger. Die Kernmechanik ist, dass du vor- und zurückspulen kannst in vielen Situationen in diesen Communions. Das heißt zum Beispiel, an dem Tag, wo dieser Schulball stattfindet, wo sich alle anstecken, wo ein bisschen so ein Mass-Superspreader-Event quasi ist, gibt es halt 3 Zeitzonen, die du reisen kannst. Und ja, das ist halt auch dann eine Rätselmechanik, weil zum Beispiel in Zeitzone A, zum Zeitpunkt A ist ein Raum halt zugestellt, im Zeitraum B nicht. Das heißt, du reist in Zeitraum B, läufst in den Raum und springst dann zurück zu Zeitraum A sozusagen, um dann eben ja Items zu finden oder irgendwie Aufgaben zu erfüllen, weil es gibt schon so eine Art, es gibt eine Art Questlog von Sachen, die du halt erfüllen musst. Du musst dann zum Beispiel bei diesem, in dieser Schulerinnerung musst du es halt schaffen, im Endeffekt in die Turnhalle zu kommen, wo dann eben der Ball stattfindet und wo sich auch alle anstecken. Und das ist aber erstmal blockiert, diese Erinnerung. Das heißt, muss erstmal ja Hinweise sammeln, sozusagen, um die Schule herum in den verschiedenen Zeitzonen, um dann eben diese Erinnerung freischalten zu können. Und man lernt dort direkt, ich entschuldige mich schon jetzt für die Aussprache, man lernt dort Jiao kennen. Das ist eine, ja, genauso wie Iris eben auch aus der Hongkong/chinesischen Diaspora, mehr oder weniger, die aber weniger gut angepasst ist als Iris, deswegen wird sie von ihr auch schlecht behandelt, weil sie eben immer noch Begriffe auf Mandarin oder auf Kantonesisch benutzt, anstatt halt irgendwie Englisch zu sprechen. Und man lernt auch viel über die Eltern von Iris in der zweiten Erinnerung, dass eben die Eltern 2019 in den Westen nach Kanada geflohen sind, nach den Protesten in Hongkong. Und dort, ja, wo sie eben quasi sich den zivilen Protesten angeschlossen haben und dort eben dann der Vater unter anderem halt verprügelt wurde von Cops. Und wie das dann eben so war, sich anzupassen an diese neue Gesellschaft, an die neuen Regeln und eben trotzdem noch sich seine Identität beizubehalten, sage ich mal. Und man lernt auch ganz viel über Alltagsdinge, weil natürlich hat Watcher keine Ahnung, was zum Beispiel ein Metronom ist oder was ein Haustier ist oder was irgendwie Tampons oder Binden sind. Und das heißt, man hat immer so eine kleine Drohne dabei namens Secretary, so eine KI, die dann immer erklärt, ah, das ist ein Gegenstand, der für das und das benutzt wurde. Und dann Watcher immer so, ah, ist ja interessant, das ist ja irgendwie Quatsch, zum Beispiel so Essen. Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil natürlich gibt es in der Zukunft kein, in Anführungsstrichen, echtes Essen mehr, sondern die werden alle durch Flüssigkeiten ernährt, diese Klone. So, oder es gibt auch kein Wetter. Also als dann zum Beispiel Regen auftaucht, denkt dann zum Beispiel Watcher zuerst, es ist irgendeine Skulptur oder es ist irgendwie ein Fehler oder so in dieser Erinnerung. So, also man wird dann auch ganz charmant so, also es ist ein bisschen wie wenn ein Kleinkind seine Umgebung kennenlernt, so ungefähr, und dann einem alles erklärt wird, was bestimmte Dinge eben sind. Und zentral ist eben so für mich diese Frage nach, oder diese Reibung zwischen Anpassung an ein neues Zuhause versus eben Herkunft / Identität. So. Und wie einfach so ein Leben in der Diaspora sich eben anfühlt oder anfühlen muss, weil natürlich kann ich es nicht persönlich nachvollziehen, als in Bayern geborene Kartoffel, so ungefähr. Aber auf jeden Fall ein spannender Blick, auch natürlich auf so einen Aspekt wie anti-asiatischen Rassismus, gerade in Corona-Zeiten. Also das ist einfach viel, glaube ich, mit eingeflossen von den persönlichen Erfahrungen der EntwicklerInnen. Und stellt sich halt die Frage, welcher Community möchte man angehören? Möchte man irgendwie mehr oder weniger, ja, engere Bande in der Familie knüpfen oder möchte man die Familie verlassen? Möchte man sich irgendwie besser eingliedern? Möchte man irgendwie mit noch Berührungspunkte mit seiner alten Heimat haben oder möchte man einfach das hinter sich lassen, um anzukommen, obwohl man irgendwie eh nie ganz ankommen wird, wenn man immer so als geothert wird, so. Und diesbezüglich hat es mich auch sehr erinnert an einen Spieler, den ich vorgestellt habe, von Melos Hantani, und zwar Sifoni. Und Hantani ist auch, ist auch quasi, lebt als asiatische Person in der Diaspora. Und genau, also ist alles so ein bisschen in so einen Science-Fiction-Kontext halt gebettet, was irgendwie ganz gut passt und ist wirklich super toll vertont, so inklusive auch eben Kantonesisch und ich glaube auch Mandarin kommt auch drin vor. Also Kantonesisch weiß ich aber auch nur, ich habe es halt vorher recherchiert und es ist wohl die neben Englisch in Hongkong eben die Hauptsprache. Und genau, ist halt wie gesagt super toll visualisiert in so einem, ja, Evangelion-Anime-Stil einfach. Und was ich ja total spannend fand im Kontext mit einem anderen Spiel, das ich gerade spiele, worüber ich auch schon letztes Mal, was ich schon letztes Mal erwähnt hatte, nämlich Ghost of Tsushima, da fand ich auch, ist mir nochmal so eine krasse Reibung aufgefallen irgendwie, weil Ghost of Tsushima ist halt wie ein westliches Studio sich ein, in Anführungsstrichen, östliches Thema vorstellt. Also einfach so dieses mittelalterliche Japan und eben auch die Glorifizierung von den Samurai und der japanischen Gesellschaft mehr oder weniger, was halt so ein bisschen auch problematisch sein kann, weil da einfach irgendwie so Sachen reproduziert werden. Da werde ich noch sehr, sehr guten Artikel von Polygon, damals zum Release von Ghost of Tsushima, in die Shownotes rein verlinken, zu diesem Thema, eben wie eben da so Nationalismus und dieses verklärte romantische Bild von Samurai ebenso als Heldenfiguren da reproduziert wird. Vielleicht auch unwissentlich, vielleicht auch einfach so in der Tradition so. Und auf der anderen Seite dann eben dieses Spiel von EntwicklerInnen, die eben der asiatischen Diaspora entstammen, aber die dann mehr oder weniger darstellen, wie es im Westen ist. So. Also, wie gesagt, Thema anti-asiatischer Rassismus, Thema Flucht vor Repressionen, Thema die Verbindung zur Heimat mehr oder weniger aufrechterhalten oder eben kappen, was ist irgendwie das Klügste so ungefähr, wo gibt es da irgendwie Reibungspunkte, wo gibt es da irgendwie, ja, potenzielle Differenzen, auch mit der Familie oder mit FreundInnen. So, und das fand ich irgendwie ganz spannend, dass ich gerade so unbewusst so auf zwei Seiten des Spiegels stehe. Ergibt das Sinn? Ja. So, also was von meinen spielerischen Erfahrungen, so zwei Seiten des Spiegels gerade irgendwie sehe, das ist irgendwie ganz spannend. Ja. So, genau. Ja, aber Und schön, dass das denn so zusammenfällt, dass es so einen Reflexionsmoment ja. erlaubt. Ja, total, total. Und ich meine, wie gesagt, selbst auch wenn man eben, also man kann sich natürlich höchstens in meiner Situation oder unserer Situation höchstens irgendwie empathisch zeigen, man kann es natürlich nie ganz nachvollziehen. So, ne? Weil, ne, es sind natürlich ganz andere Lebensrealitäten. So, aber gerade deswegen auch wertvoll, weil man natürlich dann auch einen Einblick bekommt in eine ungeschönte, direkte Perspektive darauf und nicht irgendwie durch so einen, ja, westlichen Filter das irgendwie sieht, wie eben bei Ghost of Tsushima zum Beispiel. Ja, wobei So. du ja nicht eine Repräsentation brauchst, um zu hinterfragen, was du sonst so Das stimmt. konsumierst. Also ich habe gerade daran denken müssen, als du meintest, so wie westliche Studios sich, weiß ich nicht, Thema, Bereich, Kultur XY vorstellen. Das ist ja, das kennt ja keine Grenzen so. Ja. Und das ist ja im Grunde ein Kreislauf. Also wenn du dir sowas wie Red Dead Redemption oder sowas vorstellst mit Native Americans und sowas. Wir haben bei einem Western, genauso wie bei einem Samurai-Setting wahrscheinlich, halt bestimmte Genre-Konventionen, also so Stereotypen, die dann immer wieder reproduziert werden. Und dadurch, dass sie immer wieder reproduziert werden, werden sie ja auch irgendwann Teil unserer Assoziation. Wir internalisieren das ja auch, sodass wir das irgendwann als wahr oder zumindest als authentisch wahrnehmen, weil wir ja vielleicht auch nichts anderes kennen und das immer wieder sehen und dann denken, na ja, so wird es gewesen sein. Und dann kann das in die jeweilige Sozialisierung übergehen. Und dadurch formt sich dann ja wiederum eine Erwartungshaltung. Du kennst dann ja die Sprache dieses Genres. Du kannst dann diese ganzen Codes und sowas entziffern, wie ja Konventionen funktionieren. Die müssen ja nicht per se schlecht sein. Aber du hast dann diese Erwartungshaltung. Und wenn du dann liest, dieses oder jenes Setting, hast du sofort Bilder im Kopf. Und dann besteht natürlich auch irgendwo der Druck, weil Videospiele ja auch ein Produkt sind, mit dem Geld verdient werden soll, das ein möglichst breites Publikum ansprechen soll, dass die Erwartungen der Zielgruppe getroffen werden. Das ist jetzt sehr vereinfacht, Nee, aber klar, so aber grundsätzlich ist das halt so ein Kreislauf einfach, ne? Also, total, und da total. muss man durch aktive Reflexionsarbeit und durch aktiv marginalisierten Stimmen und ja, Projekten, die da ausbrechen, die eben Stereotype nicht reproduzieren und Konventionen subversieren, den Raum und Platz und Zeit zu geben. Dadurch kann man da so ein bisschen ausbrechen und dann vielleicht ein bisschen besser neue Perspektiven ermöglichen und einfach nicht so in seiner kleinen Welt unterwegs sein, wo A ist und B. Ja. Mega schlechtes Beispiel jetzt am Ende, ne? Aber wo schwarz schwarz ist und weiß weiß, irgendwie sowas, I don't know. Ja, total, total. Ja, ich sehe vor allem den Punkt, dass du halt meintest, wenn halt einfach immer wieder eingezahlt wird auf dieses Bild, so, dass dann natürlich auch, wie du sagtest, dann will natürlich die Zielgruppe, die dann dieses Bild nur kennt, gerade bei Produkten mit irgendwie einem hohen finanziellen Aufwand, auch wenn natürlich dieses Bild auch bestätigt sehen soll, ne? Also, weißt du, was ich meine? Ja, stell dir vor, na, jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein. Ich weiß nicht, ob Ghost of Tsushima so krass erwartet wurde, aber Assassin's Creed ist halt auch ein relativ schlechtes Beispiel. Bleiben Ja. wir einfach mal bei Red Dead Redemption 2. Da haben sich voll viele Leute drauf gefreut, der Hype war riesig. Und imagine, das hätte jetzt eine wahnsinnig kritische, nicht eurozentrische Perspektive eingenommen. Mein Gott, da wäre das Geschrei aber groß gewesen. Denn hier hätte es wieder woke hier, woke da geheißen. Ja, richtig, richtig, richtig. Ja. Ja, ist schon auf jeden Fall spannend, wie dann dadurch auch halt so eine kulturelle Hegemonie entsteht sozusagen, ne? Ja, genau. Also das ist ja dann noch die Frage, wer hat denn die Deutungshoheit, ne? Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Fun times, einfach diese Videospielwelt. Videospiele einfach richtige Fun times, ja. Egal, ob man Body Snatcher Monster spielt oder einen Samurai im Japan des 14. Jahrhunderts oder einen Duck Detective. Videospiele einfach fun. Aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Was hingegen auch ziemlich fun ist, Christina. Oh ja. Sind oder ist dein Leckerlevels für diese Folge? Du, so viel fun ist es, glaube ich, nicht. Es ist hoffentlich delicious. Ja, aber delicious ist doch auch fun. Deliciousness ist fun. Nee. Nein, ich habe keinen Spaß, wenn. Nee. Du hast keinen Spaß, wenn du Essen lecker findest. Nee. Okay, wow, das bricht ungefähr alles zusammen, was wir über diese ganzen fast 150 Folgen Leckerlevels etabliert haben. Hä? Also du hast keinen Spaß an leckerem Essen? Doch. Nein? Ich glaube, wir haben einfach unterschiedliche Definitionen von Spaß. Natürlich gefällt mir leckeres Essen und ich habe dann ein Wohlbefinden. Okay. Aber keinen Spaß. okay. Jedenfalls habe ich für mein Leckerlevels, es heißt einfache Brownies mit Eis. Ich habe ein bisschen in unserem Podcast-Archiv gegraben, denn ich habe ja schon mal Brownies vorgestellt. Ich kann dir jetzt nicht sagen, welche Nummer die Folge hat. Sie heißt Kaffeeklatsch im Turbokapitalismus. Einfach nach wie vor on brand für uns. Ja. Die ist aber schon am 10. November 2021 erschienen. Uralt. Mega alt. Und da habe ich das allerbeste Brownie-Rezept vorgestellt. Und ich hatte letztens Lust auf Brownies, aber dieses weltbeste Brownie-Rezept, das ist ein Tick kompliziert und ich hatte nicht alle Zutaten da. Also habe ich einfache Brownies gegoogelt. Und bin fündig geworden auf guteküche.at. Das Lustige ist, ich habe versucht rauszufinden, von wem dieses Rezept ist. Ich glaube einfach von guteküche.at. Mhm. Und die Kommentare sind teilweise so wild. So eine Person wie euch, back gar nicht so oft Brownies. Wenn, dann backe ich lieber einen richtigen Kuchen. Sowas einfach. Und du kannst die Kommentare mit einem grünen lachenden oder einem roten wütenden, traurigen Smiley bewerten. Und das ist so wild, wie die Leute abgehen und Kommentare bewerten, einfach auch richtig negativ unterhaltsam. Aber es soll ja um Brownies gehen. Und ich wusste es einfach besser als das Rezept und ich habe das so ein bisschen umgeändert und ich finde, dadurch sind sie besser geworden. Mhm. Laut Rezept können wir ja verlinken dann. Ich sage einfach, was ich anders gemacht habe. Laut Rezept sind es 300 Gramm Zucker. Ich würde so 250 nehmen. 100 Gramm Kakaopulver, da würde ich auch eher so 80 nehmen, aber dafür noch so ein paar Schokoladenstückchen, so gehackte Schokolade mit reintun. 200 Gramm Mehl, ein Esslöffel Zitronensaft, ein Esslöffel Backpulver, 150 Gramm Butter, 3 Eier, alles wie gehabt. Aber der Teig war mir dann doch noch zu fest und dann habe ich ein bisschen Hafermilch mit reingemacht. Und ich habe sie auch einen Tick zu lang gebacken. Ich glaube, so 35 Minuten hatte ich sie im Ofen. Das waren vielleicht 5 Minuten zu viel. Aber kommt natürlich immer stark auf den Ofen an. Unserer ist einfach gleicht einem Atomkraftwerk. und danach habe ich die Brownies eingeschnitten. In der Auflaufform habe ich die gemacht. Und da dann noch Milch drüber gekippt. Weißt du, dass die noch so ein bisschen saftiger werden. Aber Geheimtipp ist ja, bei allem mit Schokolade, was man backt, einen Schuss Espresso mit reinzumachen in den Teig. Dadurch wird es noch schokoladiger, noch so einen tieferen, intensiveren Schokogeschmack kriegt das. Und ganz wichtig, was auch in dem Rezept fehlt, ist eine Prise Salz und Vanille. Vanille und Salz sind nämlich UnterstützerInnen von Geschmack einfach. Da ist kein Salz drin im Rezept. Kein Salz und auch keine Vanille. Das geht so nicht. Egal, welche Geschmacksrichtung man backen möchte, beides muss zwingend mit rein. Richtig. Das wären meine Verbesserungsvorschläge. Man könnte statt der Milch dann noch oben drüber so eine Schokosoße oder Kakao oder was auch immer machen. Mhm. Im Idealfall überbackt man die halt nicht und hat dann dieses so ein bisschen matschige, was ja Brownies ausmacht. Ja, und weil ich dann so ein kleines bisschen enttäuscht war, weil die nicht saftig genug waren, habe ich mir überlegt, mache ich einfach Eis dazu. Und dann habe ich von Ja, der günstigen Rewe-Eigenmarke, das Vanille-Eis geholt. Das ist erstaunlich gut. Hm. Und wenn man die mit den dann sehr schokoladigen Brownies mischt, dieses Eis, dann schmeckt das so ein bisschen wie Oreo-Eis, fand ich. Okay. Ja, gibt Sinn. Und das ist mein Leckerlevel. Straight, für den süßen Zahn. Straight to the point, ja. Oder auch für mehrere süße Zähne. Du, ich habe eine extrem große Vorliebe für Kuchen. Gerade weil meine Oma die gebacken hat oder mein Papa. Da kenne ich kein Halt, kein Zurück und kein Morgen. Und das ist irgendwann zum Running Gag geworden, schon als ich halt noch ein Kind war. Jedes Mal, wenn es Kaffee und Kuchen gab und wir sind so eine Familie, es gab dann halt immer irgendwann Kaffee und Kuchen an einem Samstag oder Sonntag nach dem Mittagsschlaf. Und dann hieß es immer, Christine hat einen süßen Zahn. Und ich als hyperwitzige Zehnjährige habe dann gemeint, nein, ich habe ein süßes Gebiss. Mich wahnsinnig witzig gefühlt. Touché, haben sie dann hoffentlich gesagt. Ja, das ist dann dieses typische Mitleidslachen von Erwachsenen, das du kriegst. So, ja, witzig. Ja, ich finde es gut. Naja. Ich finde es gut, dass du da deinen Ground gestandet hast. Und, ich habe das halt auch knallhart jede Woche gesagt. Ja, zu Recht. So just in case, dass jemand das vergessen hat. Auch da, so dieser Podcast ist true to itself. Ich bin true to myself. Finde mich immer noch hyperwitzig. Sehr gut. Wie hoffentlich auch alle hören da draußen. Genau. Und so wie du jede Woche gesagt hast, dass du ein süßes Gebiss hast für einen süßen Zahn. Ja. Sagen wir auch alle zwei Wochen in jeder Folge, wenn euch unser Podcast gefällt, dann teilt ihn gerne mit euren Freund und oder FeindInnen und lasst uns bei Apple Podcasts oder bei Spotify gerne Sterne/Bewertungen da. Alle unsere Episoden findet ihr auf lostlevels.de. Auf Blue Sky findet ihr uns unter lostlevels.bsky.social. Christina, wo bist du im Netz unterwegs? Überall unter @chrissykills, bei Steady, bei YouTube, bei Discord. Einfach überall. Das war's. Ja. Sehr gut. Ja. Ja, auf Discord könnt ihr natürlich auch unserem Server beitreten, wo Christina auch unterwegs ist. Natürlich ich auch. Den Link. Ihr könnt How Long to Beat mit uns spielen. Ja, genau. Ihr könnt How Long to Beat the Game mit uns spielen. How Long to Beat the Game quasi. Und mit uns raten, wie lange man für bestimmte Spiele braucht und welchen Score diese Spiele haben. Und dann könnt ihr Screenshots von den manchmal sehr motivierenden, manchmal sehr demotivierenden GIFs, Ergebnis-GIFs posten. Und genau, unsere Highscores schlagen. Ich glaube, meiner war bisher 220 oder sowas um den Dreh von 300. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr beide habt schon den Master Chief freigeschaltet. Ich bin bei Sonic hängen geblieben, glaube ich. Ja. Ich habe noch nie über, weiß nicht, 220 Punkte oder so bekommen. Ja. Shoutout an meinen Master Chief Compatriot Mod aus dem Lost Levels Discord. Genau, wenn ihr da mitmachen wollt, auf lostlevels.de oben rechts findet ihr einen Link zu unserem Discord und natürlich wie immer in den Shownotes. Mich findet ihr ansonsten neben dem Discord auch im kompletten Internet unter Zanderbird, Zanderbird, wie der Vogel. Vielen Dank an dieser Stelle, wie immer auch an Pete Lektro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auch auf seinem Pen & Paper YouTube-Kanal mitvorteil. Auch da, wie immer, der Link in den Shownotes der Episode. Wir sagen danke fürs Hören, bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.